Lana Del Rey, geboren als Elizabeth Woolridge Grant am 21. Juni 1985 in New York City und aufgewachsen in Lake Placid, New York, entwickelte früh eine Leidenschaft für Musik und Poesie. Sie studierte Philosophie mit Schwerpunkt Metaphysik an der Fordham University, was ihre introspektive und lyrische Arbeit nachhaltig beeinflusste. In ihrer Jugend kämpfte sie mit einer Alkoholsucht, die sie jedoch überwand. Diese Erfahrungen, geprägt von Liebe, Verlust und Selbstfindung, sind zentral für ihre persönliche und künstlerische Entwicklung. Palms reflecting in your eyes, like an endless summer. That's the way I feel for you. If time stood still, I'd take this moment, make it last forever. Lana begann ihre Musikkarriere unter verschiedenen Künstlernamen, bevor sie ihren jetzigen Namen annahm. 2011 wurde sie mit ihrer Single Video Games international bekannt, einem melancholischen Lied, das ihre nostalgische und cineastische Ästhetik perfekt einführte. Ihr Debütalbum Born to Die wurde ein globaler Erfolg und machte sie zu einer einzigartigen Stimme im Pop. Mit Alben wie Ultra Violence, Norman Fucking Rockwell und Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard etablierte sie sich als vielseitige und einflussreiche Künstlerin. Ihre melancholische Musik und nostalgischen Bilder haben ihr zahlreiche Preise und eine treue Fangemeinde eingebracht. Lanas Musik setzt sich intensiv mit Themen wie Liebe, Ruhm und existenzieller Sehnsucht auseinander, wobei sie oft Grandiosität mit Tragik kombiniert. Ihre Texte sind poetisch und introspektiv, sie schaffen lebendige Bilder von fehlerhaften Charakteren und einer romantisierten amerikanischen Kultur. Alben wie Honeymoon und Chemtrails Over the Country Club zeigen ihre Fähigkeit, traditionelles Storytelling mit experimentellen Klängen zu verbinden. Sie mischt Genres wie Indie-Rock, Jazz, Trap und bleibt dabei einzigartig. Ihre oft kontroverse Persönlichkeit, die Verletzlichkeit und Unvollkommenheit offen zeigt, stellt traditionelle Vorstellungen von Weiblichkeit und Erfolg in Frage. Lanas Fähigkeit, zeitlose Emotionen zu wecken und dennoch modern zu bleiben, macht sie zu einer der prägendsten Künstlerinnen ihrer Generation.